Happy Halloween! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcasts. Heute natürlich in der Halloween-Edition. Für uns ändert sich natürlich nichts, Gruselgeschichten gehen bei uns immer. Aber natürlich geht die Geschichte heute um Halloween. Halloween in Sunshine Corners. Ich bin vor einem Monat in ein neues Haus gezogen. Heute habe ich diesen Zettel an meiner Haustür gefunden, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Der Zettel hatte die Form eines Kürbis und war mit schwarzem Glitter verziert. Die Nachbarschaft hier schien bis jetzt so normal zu sein, und ich hatte eigentlich vorgehabt, ein paar Freunde zu einer kleinen Party einzuladen. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ist das ein Scherz? Ich teile es hier mal mit. Es muss ein Scherz sein. Also, auf dem Zettel steht: Hallo liebe Bewohner von Sunshine Corners. Wie ihr alle wisst, bin ich der Vorstand der Hausbesitzervereinigung. Seit dem unglücklichen Verschwinden von Mr. Hales. Ich freue mich, diesen Posten ausüben zu dürfen. Ich wollte noch einmal allen eine kleine Erinnerung zukommen lassen, in Vorbereitung auf unser gruseliges Halloween-Spektakel dieses Jahr. Wenn wir uns alle an die Regeln halten, wird es ein Spaß für alle und ein Abend, an dem sich auch die Kids gerne erinnern werden. Lasst uns unser Bestes geben, damit es nicht so läuft wie im letzten Jahr. Niemand will so eine unspaßige Sache wiederholen. Süßes oder Saures beginnt bei Sonnenuntergang und endet um 21.30 Uhr. Wenn Sie ein muffeliger Nachbar sind und nicht mitmachen wollen, lassen Sie bitte das Licht auf der Veranda sowie alle Lichter im Haus aus. Sperren Sie die Türen ab und schließen Sie die Vorhänge bis zum Ende von Süßes oder Saures. Aber natürlich sollten Sie mitmachen und kein Spaßverderber sein. Für die fröhlichen Nachbarn, die an dem Spaß teilhaben wollen, gilt es, ein paar Regeln im Kopf zu behalten. Erstens. Eltern müssen ihre Kinder stets im Blick haben. Ja, die ganze Zeit. Zweitens. Jeder, der mitmacht, muss verkleidet sein. Keine Ausnahmen. Je gruseliger, desto besser. Mit unseren Freunden hier würde ich euch von Prinzessinnen und süßen Hündchen abraten. Drittens. Wenn Sie einen großen Mann im Anzug sehen, dann schauen Sie ihm nicht in die Augen. Kehren Sie stattdessen um und gehen Sie in die andere Richtung, auch wenn Sie von diesen Häusern bereits Süßigkeiten bekommen haben. Viertens. Reden Sie nicht mit Kindern, die eine Teufelsmaske tragen. Außerdem, liebe Eltern, kauft euren Kindern keine Teufelsmasken. Fünftens. Wenn Sie Süßigkeiten verteilen und ein kleines Mädchen sagt: Ich verlange ein Geschenk, gehen Sie nach drinnen und holen Sie ein Haustier, das Sie ihr geben können. Ein Fisch, ein Kätzchen, ein Hasen, ganz egal. Wenn Sie kein Haustier besitzen, sagen Sie ihr höflich, dass Sie kein Geschenk für Sie haben. Wenn sie anfängt zu weinen und wegläuft, alles gut. Wenn sie allerdings sagt: Ich verlange ein Geschenk, müssen Sie ihr Kind mit ihr losschicken. Wenn Sie keine Kinder haben, müssen Sie oder ein anderer Erwachsener sofort mit ihr mitgehen. Sechstens. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Süßigkeiten für alle haben. Seien Sie nicht wie Mr. und Mrs. McDermott, denen Sie ausgegangen waren, bevor unsere Freunde fertig waren. Siebtens. Wenn Sie die gleichen Kinder dreimal hintereinander an Ihrer Tür sehen, schließen Sie alle Türen ab und verstecken Sie sich in einem Raum ohne Fenster, zum Beispiel im Badezimmer. Keine Angst, Sie können immer noch Spaß haben. Ein Jahr habe ich mit meinem Mann und meinen Kindern die ganze Nacht Monopoly gespielt, als mir das passiert war. Das war besser als erwartet, glauben Sie mir. Achtens. Wenn jemand anfängt, sich merkwürdig zu benehmen, ignorieren Sie es einfach. Machen Sie lieber nicht darauf aufmerksam, dass Sie es bemerkt haben. Neuntens. Zu guter Letzt. Bedenkt, dass Halloween nicht zu Ende ist, bevor die Uhr Mitternacht schlägt. Nach Süßes oder Saures empfehle ich, alle Lichter im Haus anzuschalten oder anzulassen. Und denkt dran, wie jedes Jahr wird ein Haus als Gastgeberhaus gewählt. Wir haben beim letzten Treffen der Hausbesitzervereinigung darüber gesprochen, wie wir unsere besonderen Gäste zufriedenstellen können. Also denkt an die Regeln, falls ihr die glücklichen Gastgeber sein solltet. Also denkt dran, wenn sich alle an unsere fröhlichen Regeln halten, werden wir auch ein fröhliches Halloween haben. Lasst uns das Beste draus machen. Gezeichnet Laurie Jones. So, das war der Zettel, der an meiner Tür hing. Ich meine, was zum Teufel? Das muss eine Art Streich sein, oder? Um den neuen Nachbarn Angst einzujagen. Mein Mann sieht das genauso wie ich. Ich glaube, ich werde einfach mal sehen, wie dieses Halloween wird. So, das war's schon wieder für heute. Ich will euch heute nicht zu lange aufhalten, damit ihr noch genug Gelegenheit habt, mit den Untoten zu spielen. Nein, das war ein Scherz. Ich wünsche euch was. Und vor allem ein schönes Halloween. Und denkt dran. Bedenkt, dass Halloween nicht zu Ende ist, bevor die Uhr Mitternacht schlägt. Bis dahin, schlaft gut.